Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit mir, dem Hoaxmaster Alexander und der Hoaxmistress Alexa. Ja, hallo alle zusammen. Ja, also wir haben in dieser Folge ein neues Experiment vor. Wir werden die Nerdigkeitsskala, glaube ich, nochmal deutlich erhöhen. Ja. Es war für uns sehr schlimm, uns auf diese Folge vorzubereiten. Das war die schlimmste Vorbereitung überhaupt. Und wer jetzt also bei Facebook schon mal geschaut hat auf unseren Teaser und vielleicht erraten hat, was es geht. Das war so langweilig, trocken und öde. Und hat auch noch Geld gekostet, ja, das muss ich an der Stelle sagen. Ich musste da ja noch ganz viel Geld für ausgeben. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Also vielleicht nur als Hinweis, dass wir uns gleich und mit Zeitreisen beschäftigen werden. Und ja, viele haben schon erraten auf Facebook bestimmt. Genau, und vor allen Dingen einer Zeitmaschine, der wir uns widmen. Und ich glaube, das könnte sonderlich spannend werden für alle. Und das ist nicht die von H.G. Wells. Nein, nicht die, genau. Und Alex hat auch eine wunderbare Geschichte rausgesucht, die mit Zeitreisen zu tun hat. Da werden wir dann gleich zu kommen, wenn wir dann erstmal die Story der Woche machen. Die Story der Woche. Es ist der 19. März 2003. In New York wird der 44-jährige Andrew Carlson verhaftet. Der Vorwurf, er habe mit Insidergeschäften innerhalb von 2 Wochen aus $800 350 Millionen Dollar gemacht an der Wall Street. Und zu erklären ist dieser wunderbare Umsatz natürlich nur mit irgendwelchen Informationen, die er gar nicht hätte haben dürfen. Seine Erklärung allerdings klingt ein bisschen anders. Er behauptet steif und fest, er sei ein Zeitreisender aus dem Jahr 2256. Und in der Tat sind die Geschäfte so unglaublich, die er gemacht hat, dass sie selbst mit Insider-Informationen kaum zu erklären sind. Und er bleibt auch starrsinnig bei seiner Geschichte, ein Zeitreisender zu sein, obwohl die Security and Exchange Commission natürlich kein Wort glaubt davon und ihn weiter in Haft belässt, in der Hoffnung, dass er seine Geschichte aufgibt und seine wahren Quellen nennt. Tja, im Moment würde jetzt jeder sagen, ist Quatsch, Quatsch. Genau. Aber selbst Stephen Hawking hat sich mit dieser Thematik zumindest indirekt beschäftigt, da werden wir nachher drauf kommen. Und das werden wir dann mal im Thema der Woche alles nochmal weiter erklären. Und wer weiß, ob ihr nicht am Ende des Themas der Woche doch noch ein bisschen anders über die Sache denkt. Eben. Warten wir es mal ab. Thema der Woche. Nächsten Samstagabend schicken wir dich zurück in die Zukunft. Ja, da wir jetzt keine Ahnung haben, ob wir bald ins Gefängnis kommen, weil wir Copyright-geschütztes Material benutzt haben. Aber es war unter 10 Sekunden, ne? Ich hoffe es, aber ich glaube, diese Regel gibt's auch nicht wirklich. Das ist immer so der Aberglaube aller Public-Domain-Menschen, wenn man weniger als 10 Sekunden einspielt. Oder die letzte Hoffnung. Kommen wir nicht ins Gefängnis. Egal. Also, wir haben die Folge ja auch extra zurück zur Zukunft, wink, wink, genannt. Und wir wollen uns heute tatsächlich mit einer Zeitmaschine beschäftigen, und zwar mit dem der besonderen Art. DeLorean. Mhm. Vielleicht ganz kurz vorab für alle diejenigen, die Filme der Zurück in die Zukunft-Reihe nicht kennen. Worum geht es? Es geht um Marty McFly, einen Jugendlichen aus dem Jahr 1985. Der zusammen mit Doc Emmett Brown sozusagen Fehler einer Zeitreise wieder gut machen muss. Genau. Doc Brown hat aus einem Vehikel, das wir gleich noch näher erwähnen werden, eine Zeitreise gebaut und will eigentlich damit ein Experiment durchführen, das er sich schon immer gewünscht hat oder schon sehr lange Zeit gewünscht hat, aber er richtet so großen Schaden an, dass er 3 Filme braucht, um den ganzen Kram wieder irgendwie ins Lot zu bringen. Genau, unter anderem trifft Marty seine eigenen Eltern und sorgt dafür, dass seine Mutter sich in ihn verliebt, statt in seinen Vater. Ja, da sind wir schon gleich bei einem der zentralen Probleme von Zeitreisen. Genau. Und alle diejenigen, die jetzt vor ihrer Anlage oder unter dem Kopfhörer ihres MP3-Players sitzen und sagen, sind jetzt völlig wahnsinnig geworden. Was hat das mit Wissenschaft? Was hat das mit Skeptizismus zu tun? Was hat das mit modernen Mythen zu tun? Eine Menge, würde ich mal sagen. Entweder eine Menge oder auch gar nichts. Aber das Schöne an einem eigenen Podcast ist ja, man kann machen, was man will. Und da wir kürzlich total auf dem Zurück-in-die-Zukunft-Trip waren und ich mich dann nochmal ausführlich mit dem DeLorean auch nochmal beschäftigt hatte, ist allein die Geschichte dieses Autos, ja, das für den Film ja verwendet worden ist, schon so spannend, dass wir das einfach mal schildern müssen. Und warum können wir über irgendwelche Adligen, die vor mehreren hundert Jahren gelebt haben, eine Folge machen, aber nicht über ein Auto, was so knapp 30 Jahre alt ist und mit Sicherheit auch eine total spannende Geschichte hat. Was ich an der Stelle total beängstigend finde, ist, dass manche von unseren Hörern, und da stelle ich jetzt mal, noch gar nicht auf der Welt waren, als der erste Film gelaufen ist. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Das ist wahrscheinlich so. Deine Schwester war die 85 schon geboren? Ja. Also gerade eben wahrscheinlich. Ja, also ich habe zu den ersten nicht im Kino, aber die anderen Teile dann tatsächlich bei Erscheinen im Kino gesehen. Kann mich dann noch sehr schön daran erinnern, mit dem Fahrrad dann in die Innenstadt meiner Heimatstadt gefahren zu sein mit einem Freund von mir und über die Implikationen von Zeitreisen nachgedacht zu haben. Aber okay, mal abgesehen jetzt von der Nerdiness, wollen wir doch mal zur Story kommen. Also das Besondere an Zurück in die Zukunft ist natürlich die Zeitmaschine, also das Vehikel, das benutzt wird, um Zeitreisen durchzuführen. Und entgegen anderer Filme, zum Beispiel H.G. Wells' Zeitmaschine in dem Roman, handelt es sich dabei um ein Auto, und zwar um den DMC C-12, genau. Kurz genannt der DeLorean. Und der Name DMC steht für DeLorean Motor Company. Genau, was wenige wissen, ist, dass es das einzige Auto dieser DeLorean Motor Company war, was hier gebaut worden ist. Und als der Film in die Kinos kam, wurde das Auto schon 3 Jahre lang nicht mehr gebaut, weil die Firma pleite war. Mhm. Also das ist vielleicht schon mal eine Besonderheit. Das heißt also, der Wagen, der als Zeitmaschine in dem Film benutzt wurde, war ein Wagen, den man nicht kaufen konnte. Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, das haben wir jetzt aber gerade nicht durch die Quelle belegt, dass das auch eine der Entscheidungen für die Produzenten des Films war, dass man eben ein Auto nehmen konnte. Ja, zusammen mit der Karosserie aus rostfreiem Edelstahl, die natürlich besonders futuristisch ausschaut und was alle kennen werden, die auch nur einen Film von den Back to the Future Filmen gesehen haben, die Flügeltüren, ne? Genau, sah halt wirklich aus wie ein UFO und das Auto landet ja im Jahr 1955 und wird dort ja auch anfänglich fälschlicherweise für ein UFO gehalten. Aber du sprichst schon eine Sache an, die vielleicht besonders an dem Auto ist, die vielleicht einige Leute gar nicht wissen. Also das Auto war nicht silbern lackiert, nein, was man meinen könnte, genau, sondern es hatte eine Stainless Steel, also eine rostfreie Stahlkarosserie. Das heißt, es gab auch ein vergoldetes Modell hinterher noch so mal ab. Ich glaube, 2 oder 3 sind gebaut worden mit purem Gold und eins steht irgendwo, glaube ich, sogar noch wo die ganzen Spieler sind in Amerika. Ihr da draußen wisst es, wenn wir jetzt ein Live-Feed hätten, erst und längst wieder. Bekannt, Las Vegas, irgendwo in Las Vegas in irgendeiner Ausstellung steht, glaube ich, einer der goldenen DeLoreans. Und es war also geputztes Metall sozusagen, die Außenhaut, und das war genauso schwierig oder ist genauso schwierig, es gibt ja immer noch Fahrzeuge, die da herumfahren, wie zum Beispiel Fiberglas, denn wenn da eine Macke dran war, konnte man nicht drüber lackieren, also man konnte versuchen, so mit Stahlwolle gewisse Macken auszugleichen, ansonsten musste man die Teile tauschen, und das war eigentlich auch der Plan total ursprünglich von DMC, dass die Teile dann einfach getauscht werden, genau wie bei den Corvettes zum Beispiel, die ja Fiberglas benutzen. Ja, Zachary John DeLorean, der Herr, der diese Firma gegründet hat und der natürlich auch maßgeblich für das Design verantwortlich war, zusammen mit Kollegen, der wollte eigentlich ein ethisches Auto bauen, was auch immer das heißen soll. Auf jeden Fall hat er sich so in seiner Karriere mit dieser Firma total verspekuliert. Er hat seine Produktionsstätte nach Irland verlegt, nach Dunmary, ne? Ja. Und hat nicht unerhebliche Regierungsgelder kassiert. Die Regierung hat sich natürlich erst ein bisschen quergestellt, aber dann sich gedacht, dass gerade dort in der Gegend vielleicht wunderbar wäre, wenn mal ein paar Arbeitsplätze geschaffen würden. Das war in einer Zeit, wo die IRA auch sehr stark war. Und man hat sich gehofft, dass die Leute sich auch ein Stück weit davon abwenden, wenn es ihnen etwas besser geht und sie Arbeit haben. Genau, und vielleicht sagen wir mal noch ein paar Worte mehr über John DeLorean selber. Er wurde am 6. Januar 1925 in Detroit in Michigan geboren, ist dann mit 80 Jahren in New Jersey gestorben, in Summit, New Jersey, am 19. März. Und was ich selber auch erst jetzt durch die Folge erfahren habe, also es war so ein Englisch würde man sagen, flamboyant, also das war so ein sehr lebenslustiger Typ, Draufgänger, Playboy, so ein bisschen in die Richtung, hatte viel Geld, zur Verfügung, aber eben nicht durch durch den DeLorean. Das war ja also eher eine Pleite, die ganze Geschichte, sondern er hat für General Motors gearbeitet. War der Vizepräsident, ne? Letztendlich am Ende ja, und hat zum Beispiel den Pontiac GTO mitentwickelt, ganz maßgeblich. Also ein total erfolgreiches Auto und war also hinterher auch an einigen anderen, ja, für die damalige Zeit sehr interessanten Fahrzeugen beteiligt, die er mit designt hat, und hat sich dann irgendwann aber aus General Motors zurückgezogen, ist zurückgetreten, weil er mal den Eindruck hätte, er wäre gebremst worden. Also er war für seine Zeit immer viel innovativer. Ist merkt dann man ja auch worden. Am Design irgendwie, ne? Genau. Und er hat zwar ein gewisser, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber Collins noch irgendwie mitgewirkt am Design, aber er stammt natürlich, würde ich mal sagen, maßgeblich von John DeLorean. Das ist wahrscheinlich so, dass er das, also na gut, die Karosserie, die Idee für die Karosserie war tatsächlich von einem anderen Designer, das muss man schon sagen, aber das ganze Konzept für das Auto war von ihm, und das war schon höchst eindrucksvoll. Eigentlich wollten die 1979 schon mit der Produktion an den Start gehen. Dann hat es aber Verzögerungen gegeben, und zwar maßgeblich natürlich erstmal durch Geldprobleme. Also genau. Die hatten tatsächlich ein bisschen Probleme, ihre Firma vernünftig aufzubauen. Und ich meine, die britische Regierung hätte irgendwie so um die 130 Millionen zugesteuert. Ja, genau. Das war ja der Grund, warum er als Amerikaner das Auto ja auf den britischen Inseln hat bauen lassen, weil er dort natürlich für seine Fabrik immens viel Geld bekam als Entwicklungskosten. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Also der Designer des Autos war Giorgetto Giugiaro, muss ich sagen. So, genau. Und das war der Grund, warum er den Wagen also auch nicht in Amerika produziert hat, sondern eben in Übersee, für die Amerikaner sozusagen in Übersee produziert hat, obwohl der Wagen an sich für den amerikanischen Markt gedacht war. Er hat neben der britischen Regierung, die Geld reingeschossen hat, zum Beispiel auch Gelder. Promis noch an Land gezogen, ne? Gelder von Sammy Davis Jr. Ja, zum Beispiel. Johnny Carson. Sammy Davis Jr. ist ja nicht nur durch Filme sehr reich geworden, sondern da gibt es ja auch mal wieder Vernetzungen. Ein bisschen merkwürdige Tendenzen zur Mafia, ja. Wenn man es einmal so sagen würde. Also insofern hatte er da auch gute Kontakte zu Geldgebern. Und wir haben die Karosserie schon gerade angesprochen, die also höchst innovativ war, aber er hatte verschiedene Probleme. Oh ja. Und der Wagen war sehr tief gelegt in seiner ursprünglichen Konzeption und durfte erstaunlicherweise, so wird es berichtet, was mich selber überrascht hat, so nicht in Amerika eingeführt werden, weil der Wagen zu tief für den amerikanischen Markt war. Also, dass ein Wagen für den amerikanischen Markt zu tief liegen kann, das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Oh, weil die ja schon immer alle sehr schwammig abgestimmt sind, die amerikanischen Autos. Ja, deswegen stehen die auch so auf die deutschen Sportwagen wahrscheinlich. Also, er musste den Wagen zunächst mal höher legen, was also dem sportlichen Charakter des Wagens widersprach, also der Vorsicht danach nicht mehr so toll. Und er musste damals Anfang der 80er Jahre einen speziellen Katalysator noch einbauen in den Wagen. Und das kostete nochmal 30 PS der Leistung. Der Motor war übrigens von Renault, den er da eingebaut hatte. Und durch die Einbau des Katalysators war der Wagen also motorisiert oder motorseits schon nicht mehr so sportlich. Und dann durch diese veränderten Stoßdämpfer, die er einbauen musste, also auch vom Fahrwerk her. Also auch wenn man den Schauspielern, also Michael J. Fox und Christopher Lloyd glauben darf, dann fuhr der sich total bescheuert irgendwie. Das war nicht so ganz komfortabel. Und man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, da sollte eigentlich für 12.000 Dollar angeboten werden, landete dann aber im Endpreis, ich glaube, zwischen 25.000 und 29.000. Das ist natürlich eine ganze Ecke. Fast ein bisschen weniger als ein Porsche, glaube ich. Ja, weil da war es ziemlich teuer. Wobei die deutschen Autos ja sowieso mal sehr günstig verkauft werden. Was natürlich auch massive Probleme verursacht hat, das waren diese berühmten Flügeltüren. Ne? Ja. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Nee, das Problem war, dass diese Öldruckkolben, die Türen offen halten sollten, eine Fehlkonstruktion waren. Und dadurch, dass die Türen ja aus Metall waren, wie wir es ja anfänglich schon geschildert haben, blieben die Türen nicht wirklich immer offen. Das heißt, die Hälfte der Zeit hingen diese Flügeltüren so auf halb acht und man hatte Probleme beim Aussteigen. Was ein Vorteil der Flügeltüren in diesem Design war, dass die Flügeltüren nicht viel Platz brauchten. Also in der Parklücke brauchten die, so wird es zumindest angegeben, weniger Platz zum Aufmachen als eine normale Schwingtür, wie man sie kennt. Ja, weil die sehr weit innen schwingen. Genau, genau. Die waren also quasi schon fast am Mittelholm rechts noch vom Kopf des Fahrers sozusagen angebracht. Und wenn man die Filme Zurück in die Zukunft sich anschaut, sieht man auch, dass Michael J. Fox, also der Darsteller von Marty McFly, sich häufiger den Kopf an den Türen stößt. Und man könnte meinen, das sei so ein komödiantisches Element. In der Tat war das der Fehlkonstruktion der Türen geschuldet. Und man hat das dann einfach drin gelassen, weil das witzig war. Aber er hat sich den Kopf gestoßen, weil die Türen dieses Gerätes tatsächlich nicht vernünftig aufgingen. Und in den Szenen, wo die Türen wirklich oben stehen mussten, musste man tricksen. Man konnte also diese Flüssigkeit in diesen Kolben erhitzen und dann hielten sie die Türen. Das hieß also, vor Szenen, wo die Türen komplett geöffnet sein sollten, hat dann das Filmteam mit Haartrocknern diese Kolben bearbeitet, damit die auf Temperatur kamen und dann die Türen hochhalten konnten. Ja, lustige Vorstellung, ja. Genau. Man sieht DeLoreans sehr, sehr selten. Also ich habe persönlich noch nie einen DeLorean in echt gesehen. Es sind aber auch insgesamt nur knapp 9000. Quelle spricht von 8600, eine andere von 9200. Mhm. Also um die 9000 Fahrzeuge gebaut worden, primär für den amerikanischen Markt. Und hat nicht eine Firma irgendwie die Rechte aufgekauft und vertickt jetzt irgendwie Ersatzteile oder wie war das? Genau, es gibt jetzt... Weil es gibt nämlich eine DeLorean-Seite. Also wenn man im Internet mal guckt, dann gibt es sowohl eine deutsche als auch eine amerikanische Seite. Genau, die DeLorean Motor Company gibt es. Ich schaue mal gerade nach. Die ist von Stephen Wynn in Texas 1995 gegründet worden und er hat also die Rechte aufgekauft und weltweit auch die ganzen Ersatzteile, die es weltweit noch zur Verfügung gab. Und der Hauptsitz der Firma ist in Humble, Texas. Und aber so richtig neue Fahrzeuge werden dann nicht gebaut. Es wird aber Support für diejenigen geliefert, die derzeit einen DeLorean haben und fahren. Vielleicht noch eine ganz spannende Geschichte. Mit der Firma ging es finanziell relativ schnell bergab. Der Wagen blieb hinter den Erwartungen zurück. Und ich glaube, 18 Monate hat das Ganze gedauert. Dann war die DeLorean Motor Company weg vom Fenster. Genau, also von den Jahren 81 bis 82 wurde das Auto überhaupt nur gebaut und weil es natürlich hinter den Erwartungen zurückblieb und die Leute viel zu lange auf die Autos warten mussten, all das war unglücklich. Ja, und der Markt ist dann auch noch um die Zeit, gerade in den USA, ziemlich zusammengebrochen. Das war natürlich der Hauptabsatzmarkt für den DeLorean oder war so geplant. Und wenn dort dann eine Wirtschaftskrise verhindert, dass mehr Autos gekauft werden, dann ist das natürlich katastrophal für den Umsatz. Genau. Da gibt es dann noch eine ganz schöne Fußnote der Geschichte. Also es hat dann einen ehemaligen Drogenschieber gegeben oder Drogeninformanten, der für das FBI arbeitete. Der hat dann John DeLorean einen Deal angeboten, über Drogenschmuggel und Geldwäsche an Geld für seine Firma zu kommen. Und es scheint so zu sein, dass John DeLorean sich offensichtlich auf diesen Deal eingelassen hat zunächst, hat aber seinem Anwalt schon ein Schreiben gegeben vor einem letzten Treffen, in dem stand, er hätte sich nur nicht mehr getraut abzusagen, weil er Angst um seine Familie gehabt hat und ist dann auch hops genommen worden. Das Ganze ist auch zu einer Verhandlung gekommen, aber er ist nie verurteilt worden und für unschuldig erklärt worden, weil es ja eben ein fingierter Deal war und dann letztendlich die Anwälte... Eine Falle gestellt wurde im Prinzip. Genau, die Anwälte und Richter davon ausgegangen sind, dass ihm eine Falle gestellt worden ist. Aber trotz allem bleibt da ja so ein Beigeschmack und das ist so ganz spannend, dass er offensichtlich bereit war, durch... Ja, vor allen Dingen, dann hätte irgendwie die irische oder die englische Regierung in dem Fall in einen Drogendeal investiert, indirekt. Ne? Indirekt schon, genau. Die waren ja Shareholder der Firma. Die hatten also einen Großteil der Aktien der DeLorean Motor Company und hätten dann letztendlich in eine Drogenfirma investiert gehabt. Oh. John DeLorean hat Zeit seines Lebens eigentlich immer wieder die Hoffnung gehabt, wieder die DMC aufleben zu lassen und ein neues Modell, den DMC V2, glaube ich, so hat er genannt, Version 2 bauen zu wollen. Er hatte dann zwischenzeitlich einen Vertrieb für Armbanduhren für Edle aufgesetzt, mit dem er Geld verdient hat und hatte dann das so geregelt, die Uhren kosteten, glaube ich, weit über 1000 Dollar. Mhm. Wer eine Uhr kaufte, bekam gleich ein Zertifikat für das Nachfolgemodell des DMC, dass er also bevorzugt den Wagen kaufen konnte. Aber aus all diesen Planungen ist dann letztendlich nichts mehr geworden. Aber er hat sich, glaube ich, sehr gefreut, als der DeLorean dann in die Back to the Future Trilogie eingeflossen ist. Das ist in der Tat so. Es war dann so, dass er tatsächlich dem Bob Gale, dem Produzenten und Co-Autoren der Filme, nachdem er den Film gesehen hat, einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, dass er sehr begeistert gewesen sei davon, dass sein Auto Bestandteil dieses Films damit war. Damit unsterblich geworden ist. Ja, und 2005 ist er dann gestorben, John. Genau, 80-jährig, genau. Ja. Nach einem bewegten Leben, möchte ich mal meinen. Ja, ganz spannend. Jetzt müssen wir langsam drauf kommen, wie der DeLorean als Zeitmaschine konzipiert ist. Sollten wir vielleicht noch ein paar Worte sagen. Ja, also ganz entscheidend dabei, der Fluxkompensator. Selbstverständlich, ja. Also das ist das, was heute weltweit wahrscheinlich entwickelt wird, um eine Zeitreise zu bekommen. Aber Spaß mal beiseite, also wir wollen natürlich schon das Thema jetzt noch ein bisschen wissenschaftlich beleuchten. vielleicht noch die 88 Miles per Hour, die man braucht. Ja, genau. Und das Plutonium. Ne? Weil interessanterweise hat erstmal der DeLorean als Zeitmaschine einen ganz normalen Benzinmotor, der auch dann im dritten Teil, glaube ich, endgültig kaputt geht, nachdem sie versuchen, den mit Fusel zu betreiben. Genau. Aber der Fluxkompensator bzw. die Zeitmaschine braucht natürlich eine ganz andere Art von Energie. Und im ersten Teil ist das Plutonium. Im zweiten Teil sind das Haushaltsabfälle, als dann Mr. Fusion, auch eine lustige Anspielung, eingebaut worden ist. Und im dritten Teil schließlich versuchen sie das Ganze mit einer Eisenbahn auf Geschwindigkeit zu bringen. Genau, und es geht dann um die berühmten 88 Meilen in der Stunde. Mhm. Und jeder, der jetzt von uns die Antwort erwartet, warum 88 Meilen in der Stunde? Wir haben keine Ahnung. Doch, ich habe es im Audiokommentar zum Film wird es erklärt. Man konnte es sich gut merken. Ach so. Und es sah ganz gut aus. Also das soll der Hinweis, warum es denn. Wie km/h sind das? 130? So etwas, ja, so knapp 130 ungefähr. Ja, okay. War das nicht sogar so, dass das Tachometer vom DeLorean bei 85 Meilen Schluss machte irgendwie? Ich meine, das hätte ich gelesen. Also bei 85 hörte das Tachometer auf anzuzeigen. Nee, ich glaube, das ging weiter. Jetzt müssten wir nochmal in den Film hineinschauen. Oder sie haben die Armaturen im Film verändert, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ja, im Original DeLorean. Ich spreche jetzt nicht von dem Film DeLorean. Möglich wäre es, die amerikanischen Autos sind ja, auch wenn es Sportwagen sind, in der Regel nicht so schnell unterwegs. Wäre denkbar. Müsste, also das habe ich jetzt nicht gelesen. warst schon dabei, nochmal auf die Energie für den Fluxkompensator anzusprechen. Und im Film wird also gesagt, dass für einen Sprung durch die Zeit 1,21 Gigawatt benötigt würden. Soll ich jetzt sagen? Great Scott. Ja, genau. Das klingt nach viel, ist in der Tat auch relativ viel, aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt mal auf die physikalischen Gegebenheiten der Zeitreisen kommen. Reicht bei weitem nicht aus. Dass das bei weitem nicht ausreicht. Und das ist das größte Problem, was man hat. Jetzt klettert die Ratten. Es gibt die Cat am Mikro vorbei. Und hat genau das gemacht, was wir nicht machen sollen. Am Kabel gewackelt. Ja, also man braucht extrem viel Energie für eine Zeitreise. Und wir wollen jetzt also nach dieser leckeren und lustigen Einführung, in dieser lockeren Einführung in die Thematik doch nochmal darauf eingehen, was es denn mit Zeitreisen wirklich auf sich hat und ob denn Zeitreisen möglich sind und was durchaus führende Physiker zu diesem Thema gesagt haben. Da kommen wir unter anderem auf Carl Sagan nachher nochmal zu sprechen. Aber grundsätzlich vorab, und das kann man einfach mal so ganz strikt sagen, ist Reisen in die Zukunft, sagen wir es mal so, als Zeitreise, eigentlich absolut denkbar, gar nicht so kompliziert, wie man meint, man muss nur schnell genug sein. Genau. Denn die Einsteinsche Relativitätstheorie sagt voraus oder hat vorausgesagt, dass Zeit... Ja, wir können ja vielleicht erstmal kurz erwähnen, also im Newtonschen Zeitalter sozusagen ist die Zeit als Metapher sozusagen ein Pfeil, der abgeschossen ist, und wenn er einmal abgeschossen ist, dann kann er weder umkehren noch sonst irgendetwas. Mhm. Einsteins Relativitätstheorie sagt aber, wie du schon eben angedeutet hast, dass die Zeit ein Fluss ist, der sozusagen meandert. Das heißt, der kann auch mal langsamer, mal schneller fließen, und diese Vorstellung macht Zeitreisen dann wieder möglich. Genau, und vor allen Dingen, was ganz, ganz entscheidend ist, und das ist ein Fakt, das werden einige von euch sicherlich wissen, andere vielleicht nicht, Zeit ist definitiv keine Konstante. Ja. Zeit ist an Masse gekoppelt, Zeit ist auch an Geschwindigkeit gekoppelt. Und es ist tatsächlich so, dass Uhren auf dem Mount Everest zum Beispiel ein Stück weit langsamer gehen als Uhren hier, sagen wir mal, auf unseren Breitengraden, so bei normalen Null. Und dieser Effekt ist genauso auch bei Astronauten. Also die ist es nicht irgendwie ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber ein russischer Kosmonaut, der sozusagen den Rekord als Zeitreisender hält und der durch seine diversen Aufenthalte in der Umlaufbahn, ich glaube, 0,02 Sekunden in die Zukunft gereist ist. Das ist so, genau, weil der so lange auf der, mir damals oder was, sogar die ISS stationiert war, dass er eben dadurch, dass oben die Zeit langsamer läuft in der Höhe, de facto in die Zukunft gereist ist. Das ist natürlich alles jetzt, klar, das ist erstmal, da müsst ihr jetzt mal gerade euer Head rundrum rappen irgendwie, das müsst ihr jetzt erstmal so akzeptieren, dass das so ist, das hat Einstein so berechnet und das ist auch anerkannter Fakt. Und was hat das für eine Konsequenz? Also wenn man in der Lage wäre, extrem schnell zu reisen. Mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Ideale. Dann hätte man tatsächlich den Effekt, ich sag mal, man fliegt jetzt einfach mal mit annähernder Lichtgeschwindigkeit von der Erde weg. und dreht irgendwann wieder um und fliegt wieder zurück. Dann ist, sagen wir mal, dass man fliegt einen Monat in eine Richtung, dann dreht man um und fliegt wieder einen Monat zurück mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Dann sind für die Personen, die geflogen sind, 2 Monate vergangen. Aber auf der Erde sind unter Umständen mehrere Jahre oder Jahrzehnte vergangen. Da gibt es das sogenannte Twin-Paradox. Das heißt, dass eineiige Zwillinge durch solch eine Zeitreise oder eine Reise in die Zukunft über mehrere Dekaden theoretisch im Alter getrennt werden können. Genau, genau. Also das ist das eine Phänomen, die Geschwindigkeit. Das andere Phänomen, das Zeitreisen in die Zukunft möglich macht, ist Masse. Ja. Also immer bei ganz großen Massen wird die Zeit langsamer. Das erklärt ja auch, warum also die Nähe zur Masse der Erde bei normalen Null Uhren langsamer laufen lässt, als wenn man sich also in der Atmosphäre befindet, in der Raumstation. Und da, wenn man sich da jetzt was suchen würde, was hat die größte Masse, dann würde man sagen, ein schwarzes Loch. Wenn man also in der Lage wäre, ein Raumschiff an den Ereignishorizont, also da, wo es anfängt, das schwarze Loch zu wirken, parken könnte und sich dort aufhalten könnte, dann würde auch da die Zeit deutlich langsamer verlaufen als auf der Erde. Und wenn man dann wieder zurückfliegt... Die Frage ist, ob man es überlebt, um davon zu berichten. Ja, das ist halt die Voraussetzung, dass man da anhalten kann an einem schwarzen Loch, ohne reingesaugt oder zerquetscht zu werden, beziehungsweise vollkommen verstrahlt zu werden von der Strahlung, die hier um so ein schwarzes Loch natürlich herum existiert. Aber da geht es ja eben um die Relativitätstheorie, um deutlich zu machen, dass Reisen in die Zukunft eigentlich überhaupt kein Problem sind. Nee, jetzt kommen wir langsam zur Krux der Geschichte. Die Reisen in die Vergangenheit. Mhm. Und da wird es nämlich extrem schwierig. Das ist eigentlich nach gegebenen Mitteln, also wenn man jetzt sagt, ich müsste mich einer Masse nähern oder ich müsste nur schnell genug reisen, das sind Dinge, wo ich sage, das kriegt, gut, vielleicht am schwarzen Loch parken nicht, aber schnell zu reisen durchs Universum, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal hinbekommen. Das heißt, damit hätte man also das Zeitreisenphänomen. Das ist übrigens ein großes Problem, wer Raumschiff Enterprise gerne mag. Die fliegen ja die ganze Zeit mit Warp durch die Gegend, also mit Überlichtgeschwindigkeit. Streng genommen müsste die Erde gar nicht mehr existent sein. Also das ist ein großes Problem an Star Trek, was die haben. Dadurch, dass die so schnell durchs Universum reisen, müssen sie eigentlich ständig immer weiter in die Zukunft reisen. Und damit würden sie die Erde irgendwann gar nicht mehr sehen. Ja, Stephen Hawking generell steht Zeitreisen oder der Möglichkeit von Zeitreisen sehr kritisch gegenüber. Und hat zum Beispiel die These aufgestellt, wenn es denn Zeitreisen irgendwann in der Zukunft mal geben wird, warum sind wir denn noch keinem Zeitreisenden begegnet? Warum ist hier nicht alles voller Zeitreisetouristen? Mhm. Fest steht aber, dass es bisher noch keinem Physiker gelungen ist, ein Naturgesetz zu finden, das Zeitreisen auch in die Vergangenheit grundsätzlich widerspricht. Ja, Zeitreisen in die Vergangenheit sind aufwendiger, technisch zumindest. Fall, ja. Also da gibt es noch nicht so einen ganz konkreten Weg, wie man das realisieren kann. Verschiedene theoretische Ansätze, genau. Einer fantastischer als der andere. Aber bis die Menschheit so weit ist, das zu realisieren, auch nur annähernd, kann es noch ewig dauern. Genau, ich möchte an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz noch auf ein anderes Problem zu sprechen kommen, dass Zeitreisen in die Vergangenheit mit sich bringen könnten. Und zwar möchte ich ganz kurz einen Absatz vorlesen aus Michio Kakus Buch Die Physik des Unmöglichen. Ja, ohnehin super empfehlenswert. Ja. Genau, und da gibt es also dann bei den Unmöglichkeiten zweiten Grades. Er klassifiziert also verschiedene Phänomene nach Möglichkeiten ersten, zweiten und dritten Grades. Unmöglichkeiten und Zeitreisen gehört also zu den Unmöglichkeiten zweiten Grades. Und er schreibt zu den Zeitreisen. In dem Roman Die Janusgleichung erkundet der Schriftsteller Stephen Sproul eines der quälendsten Probleme, die mit Zeitreisen verbunden sind. In dieser Geschichte begegnet ein brillanter Mathematiker, dessen Ziel es ist, die Geheimnisse des Zeitreisens zu entdecken, einer fremden schönen Frau. Sie werden ein Liebespaar, obwohl er nichts über ihre Vergangenheit erfährt. Seine Neugier treibt ihn dazu, ihre Identität herauszufinden. Schließlich entdeckt er, dass sie eine Schönheitsoperation machen ließ, um ihre Gesichtszüge zu verändern. Außerdem hat sie eine Geschlechtsumwandlung hinter sich. Am Ende entdeckt er, dass sie in Wirklichkeit er selbst aus der Zukunft ist, was bedeutet, dass er sich selbst geliebt hat. Und so fragt man sich, was geschehen wäre, wenn sie ein Kind gehabt hätten. Und wenn nun dieses Kind in die Vergangenheit zurückgegangen wäre, um genau zu dem Mathematiker vom Anfang der Geschichte zu werden, ist es dann denkbar, seine eigene Mutter, sein eigener Vater und Sohn und seine eigene Tochter zu werden? Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes theoretisches Problem. Erinnert ein bisschen an das Grandfather-Paradox. Wenn man nämlich in die Vergangenheit zurückreist und seinen eigenen Großvater umbringt, hört man dann auf zu existieren. Genau. Das sind so die Probleme, die man natürlich, denen man begegnet, wenn man sich mit dem Thema Zeitreisen in die Vergangenheit beschäftigt. Man ist aber inzwischen so weit, dennoch diese, ja, sozusagen Zeitreise rückwärts nicht mehr auszuschließen, sondern es gibt Überlegungen, dass man, wenn man in der Zeit zurückreist, sozusagen in ein Paralleluniversum landet und damit wären alle Paradoxien, die wir gerade erwähnt haben, absolut ausgeschlossen. Das heißt also, es ist zwar möglich, seinen eigenen Eltern zu begegnen, es wäre auch möglich, die eigenen Eltern sozusagen umzubringen, aber man hat dann natürlich nicht sich selber ausgelöscht, weil man sich in einem Paralleluniversum befindet und die Menschen, die man für seine Eltern hält, zwar genetisch übereinstimmen, auch die Erinnerungen womöglich besitzen, aber dennoch nicht die wirklichen Eltern sind. Genau, das wäre dann, glaube ich, ich bin jetzt kein Physiker, aber ich glaube Stringtheorie, die sagt ja auch, dass es mehrere Universen gibt oder mehrere Paralleluniversen. Und da kommen wir jetzt genau dahin, um das ganz grob zu schildern, das wird sehr physikalisch, auch in dem Buch von Michio Kaku. Mhm. Zeitreisen in die Vergangenheit sind im Prinzip über letztendlich ja Wurmlöcher möglich. Also Verbindungen zwischen zwei Universen, die dann auch zu unterschiedlichen Zeiten diese Universen miteinander verbinden. Und in dem zweiten Teil von Zurück in die Zukunft wird das ja sehr schön beschrieben auch, wie so ein paralleles Universum entsteht. Also es gibt also die Zeit, wie Alexa es vorhin gesagt hat, so als Strahl, als Pfeil, die verläuft und dann wird also in der Zeit rückwärts irgendwas verändert und dann entsteht eine Abgabelung und ein paralleles Universum entsteht. Also interessanterweise finden sowohl Carl Sagan als auch Michio Kaku die Back to the Future Filme aus physikalischer Sicht und auch aus der Sicht eines Zeitreisenden sozusagen sehr gelungen. Denn erstens, du reist nur in der Zeit hin und her und bleibst, was den Raum angeht, am selben Ort. Und auf der anderen Seite sind natürlich diese ganzen Probleme, die wir angesprochen haben, recht gut dargestellt worden. Genau. Also insofern gibt es jetzt verschiedene Hypothesen. Du hast das eben schon einmal angesprochen. Da will ich nochmal gerade drauf zurück, auf das Großvaterphänomen. Ja. Es gibt tatsächlich Physiker, die gesagt haben, also in so einem theoretischen Modell, wenn man in die Vergangenheit reisen kann, du hast gerade schon gesagt, Paralleluniversum, es ist denkbar, den Großvater zu töten, dann entsteht eben ein neues Universum oder man ist sowieso in einem Paralleluniversum. Andere haben theoretisch gesagt, das würde nicht gehen. Es gibt ein Naturgesetz, was genau das verhindern würde. Genau, also man kann die Zeitlinie nicht verändern und wenn man ihn erschießen wollen würde. Würde er sich im rechten Moment wegducken oder man hätte Ladehemmung. Also irgendwie würde die Natur das auf irgendeine Art und Weise verhindern, dass genau das passiert, ja. Genau. Also das ist so eine These, die ich wahrscheinlich, na gut, also jetzt befinden wir uns wirklich im Raum des Glaubens, für eher unrealistisch halt. Also wenn man dann schon zurückreisen kann, dann finde ich diese Multiversen-Theorie wahrscheinlich realistischer. Genau. Eine andere Möglichkeit, eine Zeitreise zu vollbringen, ist das Kollidieren von Strings. Und da gelangen wir jetzt langsam in einen physikalischen Raum, der mir also nicht nur fremd ist, sondern in den ich mich ganz schwer hineindenken kann. Aber grundsätzlich sei es wohl möglich, eine Zeitreise dadurch in Gang zu setzen, dass eben zwei Strings kollidieren und man im rechten Moment eben diese Strings umrundet und damit dann eben in die Vergangenheit zum Beispiel reisen kann. Genau, diese Strings, oh, das war wieder eine Skeptikette am Mikro, und diese Strings sollen, müssen aber auch extrem groß sein, damit das irgendwie funktionieren kann. Wobei ich keine Ahnung habe, wie groß so ein String sein kann. Und extrem große Energien müssen da auch da wieder fließen. Ja, ja, ja. Also bei all dem, was wir jetzt geschildert haben, egal ob man schnell reist, ob man Gravitation widersteht oder wenn man durch irgendwelche Wurmlöcher möchte, ist eben Energie das Entscheidende und es ist mehr Energie, als wir im Moment für uns produzieren können, die notwendig wäre. Wenn man mal diese Idee mit dem Wurmloch weiterdenkt, also wenn Zeitreise dann durch ein Wurmloch, dann würde man noch auf ganz andere Probleme stoßen. Es ist derzeit absolut unmöglich zu berechnen, was am Ereignishorizont eines solchen Wurmlochs geschieht. Zum Beispiel, was die Strahlung betrifft, denn die Strahlung kann oder würde unter Umständen in einem solchen Wurmloch so stark sein, dass derjenige, der die Zeitreise antritt, sofort getötet wird. Und nur wenn es der Menschheit sozusagen gelingt, Einsteins Relativitätstheorie und die Quantentheorie zu vereinen, dann sind wir unter Umständen so weit, diesen Ereignishorizont berechnen zu können. Genau, und wenn das passiert, dann können wahrscheinlich auch die ganzen Edelsteingläubigen und Wünscheroutengänger alles erklären, weil dann hätten sie ja, ja endlich geschafft, dass die Quantenphysik und die normale Physik zusammenpassen. Das ist aber ein anderes Thema. Aber tatsächlich ist es so, dass da Quantenphysik und die Relativitätstheorie zusammenpassen müssen. Und da sind wir noch weit davon entfernt, dass es funktioniert. Beide Theorien funktionieren für sich ganz gut, sind aber im Moment immer noch nicht vereinbar. Aber interessanterweise hat sich da wohl auch unter Physikern so eine Art Sinneswandel durchgesetzt, während vor einigen Jahrzehnten das Ganze noch den Science-Fiction-Autoren und Filmemachern überlassen blieb, beschäftigen sich jetzt viele sehr renommierte Physiker ganz offiziell mit dem Thema Zeitreise, und es ist also keineswegs mehr so verpönt wie noch vor einiger Zeit. Und das ist, finde ich, ein genauso schönes Gedankenspiel, mit Zeitreisen sich zu befassen, wie mit außerirdischem Leben. Also die Implikationen, in die Zukunft zu reisen oder zurückzureisen, sich selber mal die Frage zu stellen, wenn es denn den DeLorean gäbe, er würde vor der Tür stehen und wohin würde man reisen wollen, in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Das ist, glaube ich, Und für jeden interessant. Und es empfiehlt sich, das werden wir auch verlinken im Forum, ein wunderbares Interview mit Carl Sagan zum Thema Zeitreise. Und da merkt man auch mal wieder, obwohl er ein knallharter Wissenschaftler war und nun wirklich alles andere als jemand, der irgendwie dem Geschwurbel nahe steht, hat er das Träumen nicht verlernt. Also ich hält auf jeden Fall Zeitreisen für möglich. Ich meine, warum auch nicht? Genauso wenig, wie er es für möglich hält, dass sich auf Planeten intelligentes Leben entwickelt. Auf Planeten neben unserem, und das liest sich einfach wunderbar, weil er sagt zum Beispiel, dieses Argument, dass Zeitreisende jetzt im Augenblick nicht unter uns sind, das ist überhaupt keins, denn wer Zeitreisen entwickelt, der kann auch genauso gut einen Invisibility Cloak entwickeln, und wird dann eben gar nicht erkannt, wenn er unter uns weilt. Außerdem, warum sollten die gerade, wenn man Zeitreisen unternehmen kann, gerade jetzt in unsere Zeit kommen? Also, genau. Entweder in die Vergangenheit oder vielleicht dann noch in die Zukunft, wäre spannend. Und entscheidend, ich glaube, weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, also gerade bei diesen Wurmloch-Theorien, also eine entscheidende Hypothese sagt auch, dass es unter Umständen so ist, dass man erst maximal zu dem Zeitpunkt zurückreisen kann, wo die Zeitmaschine entwickelt worden auch, ist. Genau, das ist möglich. Und also sagen wir mal, so eine Zeitmaschine wird jetzt also im Jahr 2300 entwickelt, dann kann man nicht vor das Jahr 2300 zurückreisen. Ja. Das ist eine von den physikalischen Theorien, die ich in der Gänze nicht belegen kann, aber das haben mehrere Wissenschaftler so postuliert, von denen wir gelesen haben, und insofern glaube ich denen das mal, weil die sich ja natürlich deutlich besser auskennen, als ich das tue. Jawohl, und ich. Ja, jetzt habt ihr die nerdigste Folge von Hoaxilla, die wir bisher produziert haben, überstanden. Ich hoffe, das war für euch ganz unterhaltsam, also wir hatten einen heiden Spaß dabei. Ja. Und jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, über Zeitreisen, und jetzt geht nochmal in euch und überlegt kurz, ob es denn jetzt vielleicht tatsächlich auf dieser Basis mit diesem Wissen nicht vielleicht doch ein Zeitreisender war, der diese Geschäfte an der Börse gemacht hat und vielleicht deshalb dann so viel Geld quasi man denke geschäft an hat. Den Sports-Almanac in Zurück in die Zukunft. Genau, Teil 2. Und natürlich als Empfehlung für all diejenigen, die es länger nicht mehr gemacht haben, guckt euch bloß die Filme mal wieder an. Ja. Die funktionieren immer noch wunderbar. Wir haben also das letzte Wochenende quasi damit verbracht, uns die 3 Filme anzuschauen. Und dann haben wir jetzt über die Woche uns irgendwie ganz viele Specials nochmal angeschaut zu den Filmen. Und konnten immer sagen, das dient ja alles der Vorbereitung. Genau, das war eine sehr schöne Vorbereitung auf die Folge. Ja, Alexander, würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal die Auflösung der Story der Woche, oder? Genau. Die Auflösung. Ich will es jetzt nicht weiter spannend machen. Die komplette Story ist ein einziger Hoax. Der Ursprung dieser Geschichte liegt bei den Weekly World News. Die sind uns ja in einem anderen Zusammenhang, ich glaube, mit der Todeswolke, die auf die Erde zurast, schon mal begegnet. Und die sind halt dafür bekannt, dass sie halt völlig ausgedachte Nachrichten ins Netz stellen und völlig absurde Dinge. Und manchmal werden von anderen Internetseiten im Bereich Nachrichten diese Meldungen aufgegriffen und dann weiterverbreitet, und zack, denken die Leute, dass es sich um eine ernsthafte Geschichte handelt. Also Andrew Carlson hat es nicht gegeben, er hat auch keine Geschäfte gemacht, und er hat sich gar nicht als Zeitreisender ausgegeben. Ich hätte es schön gefunden, wenn es gestimmt hätte, aber leider ist es ein Hoax. Ja. Und das Schöne ist offensichtlich, dass nachdem das veröffentlicht worden ist, glaube ich, dann auch das FBI ganz viele Anfragen gekriegt hat. Genau, die sind dann überschwemmt worden mit Anfragen von Journalisten, die also mehr Hintergrund wissen wollten. Und das FBI hat sich dann wohl oder übel damit befassen müssen und relativ schnell rausgefunden, woher diese Meldung kommt. Und die Jungs von Weekly World News haben sich damit wieder mal ein Denkmal gesetzt und gezeigt, dass dieses automatische Aufgreifen von Nachrichten auch völliger Quatsch sein kann. Genau. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Vielleicht noch ganz kurz einen Gruß an all diejenigen, die sich neu im Forum registriert haben. Das sind wieder einige, die sich dort neu angemeldet haben. Herzlich willkommen in der Huxilla-Familie. All denen, die uns unter der Woche dann immer mal bei Twitter folgen, auch da ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da mitmacht. Und genau, und danke an die Leute, die uns auch neue Stories der Woche schicken, die wir sicherlich dann irgendwann mal aufgreifen werden. Genau, also all das, was ihr uns schickt, wird immer gesammelt, kommt in die Bundeslade und wird nicht vergessen. Ja. Und naja, also wir machen das ja einmal in der Woche und wir müssen natürlich auch das immer machen, wo es uns gerade reizt, das zu tun. Mhm. Und aber natürlich werden wir all das, was ihr uns von außen gebt, auch immer mit berücksichtigen. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, ist immer schön, wenn wir bewertet werden bei iTunes oder sonstigen Portalen. Es sind wieder einige bei Podstar gewesen, die uns bewertet haben. Vielen Dank dafür. Ja. Und demnächst, wie gesagt. You know the drill. Genau, demnächst gibt es auch noch mal mehr von uns, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Da sind wir im Moment auch dran am Arbeiten, dann habt ihr noch ein paar neue Informationen. Vielleicht können wir da nächste Woche schon mehr drüber berichten. Und ansonsten wünschen wir euch wieder eine schöne Woche. Seht zu, dass ihr all das hinbekommt, was ihr hinbekommen möchtet und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2000.